in deinem Blick, Christine. Ich spüre ein heimliches Sehnen, wenn du mich küsst, Cherie. Dein Lachen verschönert den Morgen, die Tage sind ohne dich leer. Und wenn du in meinen Armen liegst, dann spüre ich es immer mehr. Wenn der Abend kommt, dann will ich bei dir sein. Ich liebe dich, Christine. Und nur du allein bringst mir den Sonnenschein. Ich liebe dich, Christine. Nur mit dir allein, da kann ich glücklich sein. Mein Herz gehört zu dir. Keine hat mich je so glücklich gemacht. Liebe bei Tag und bei Nacht. Und deine Küsse vergesse ich nie. Ich liebe dich, Cherie. Ich habe die Liebe gefunden in deinem Arm, Christine. Der Tag hat nur fröhliche Stunden, wenn ich dich sehe, Cherie. Dein Lachen vertreibt meine Sorgen. Das Leben wird unendlich schön. Die Liebe ist da und ich freue mich darauf, mit dir alle Wege zu gehen. Wenn der Abend kommt, dann will ich bei dir sein. Ich liebe dich, Christine. Und nur du allein bringst mir den Sonnenschein. Ich liebe dich, Christine. Nur mit dir allein, da kann ich glücklich sein. Mein Herz gehört zu dir. Keine hat mich je so glücklich gemacht. Liebe bei Tag und bei Nacht. Deine Küsse vergesse ich nie. Ich liebe dich, Cherie. Wenn der Abend kommt, dann will ich bei dir sein. Ich liebe dich, Christine. Und nur du allein bringst mir den Sonnenschein. Ich liebe dich, Christine. Nur mit dir allein, da kann ich glücklich sein.